Von der Jessenstraße bis zum Frappant sozusagen einen Fluss durch die große Bergstraße, um das anders zu nutzen. Also wir haben versucht, mit diesen Mitteln die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier was anderes wollen, als neu zu investieren und den Kapitalismus wieder zu fördern. Also auch die vielen Leute, die bei uns im Haus wohnten, mit einzubeziehen, dass die erzählen, was sind eigentlich ihre Belange, wo kommen sie her. Und damit hatten wir natürlich einen ganz guten Überblick. Das hat leider überhaupt, also ich fühle mich heute wie jemand, der ja gut instrumentalisiert das Ganze auf den Weg gebracht hat. Wie gesagt, nochmal zurückzukommen, Wuppertal, diese Geschäftsleute, die wir eigentlich nie persönlich kennengelernt haben, sondern immer nur deren Vertreter in Gesprächen, weil die ja uns da raus haben wollten und wir gar nicht wussten, was ist denn jetzt eigentlich, jetzt haben wir hier eigentlich so viel investiert, um irgendwas herzustellen miteinander. Das war mit mal abgerissen. Ne? Schön, wunderbar, vielen Dank. Man war einbezogen durch Consult, also ich weiß nicht, ihr wisst das sicher, auch vielleicht die ganzen Aktivitäten, die da so stattgefunden haben bei uns, sind vielleicht auch bekannt. Entscheidend ist eigentlich, wie das dann zum Abschluss kam. Also, dass nicht aufgegriffen wurde, also bei den Besitzern, bei diesem Ehepaar, dass wir in irgendeiner Form im Hause mit integriert werden, was wir dann ja immer irgendwie eingefordert haben. Ne? Mhm. Dann kam es ja zu dieser Kulturetage, wo dann der Senat sagte, gut, 900.000 Euro, die wurden ja auch dann irgendwie bewilligt und sind ja auch eingeflossen, aber ja nicht mit uns, weil dafür gar keine Möglichkeiten bestanden. Mhm. Ne? Also vielleicht nochmal für die Hörer, die Blinzelbar in ihrer alten Fassung sozusagen und an ihrem alten Standort oder ursprünglichen Standort, muss man ja sagen, nicht kennen, auf sozusagen Erdgeschossebene eine Art Ladenraum, gar nicht groß, aber ganz markant insofern für den aufmerksamen Passanten, weil das Schaufenster eigentlich immer, und der Name Blinzelbar sagt es ja eigentlich auch schon, diesen Übergang zwischen Straße und Kunstraum hergestellt und auch bespielt hat, deutlich versucht hat zu nutzen, als eben eine Brücke, ein Überschlag, eine Spiegelung, eine Möglichkeit innen und außen zu thematisieren. Vielleicht bevor wir uns noch ein bisschen intensiver mit der Rolle auch der Kultur, der Kunst in den weiteren Entwicklungen von dem neuen Forum, aber dann natürlich auch ganz wichtig dem Frappant beschäftigen, ein bisschen Musik. Genau, und dann nochmal ein neuer Ansatz. She's lying down in viscid, squishy strands of cherry jello. Buttocks popping in arpeggios of lust. There's tattoos of griffin vultures from the Valley of the Kings up and down her spine, slowly throbbing. Eat me. She is as horny as a heathen. Her dildo is made out of a petrified paper snout. Around her neck is an amulet made from onyx-colored titwax. She's the goddess of love. Goddess of belly, belly, belly, belly, belly, love. Goddess of late night motel plate job slurp circles and jello orgies. Slum goddess from the Lower East Side. I floated lonely down the street one day. Who did I see slithering my way? Slum goddess from the Lower East Side. Slum goddess gonna make him my pride, eat my dick. Not a chick in the world who's half as hip as she. My swinging little goddess from Avenue D. It's really very groovy to take her to a movie where we make it in a balcony. Slum goddess from the Lower East Side. Slum goddess gonna make her my bride. Oh, chew me off, chew me off. We balled it, nearly drove me insane. Next time that we balled it, ripped me out of my brain.

Ja, also wir sind jetzt hier im, immer noch beim neuen Forum. Ja, da würde ich vielleicht nochmal nachreichen zu der Frage, also soziales Thema sozusagen, wie ging es eigentlich den Mietern da? Da habe ich ja bei meinen Recherchen und aber auch in direkten Gesprächen immer wieder einiges mitbekommen. Also da gab es tatsächlich ja doch recht eindeutige Einschüchterungsversuche gegen Leute, die sich da ein bisschen weniger viel gefallen lassen haben wie andere Mieter, auch gegen Leute, die sich da politisch vielleicht engagiert haben und sich das nicht so bieten lassen wollten, wie es da häufig gelaufen ist mit diesen ja, schwierigen Wohnsituationen und ja auch, wie gesagt, dieser Asbestsanierung. Und ja, da habe ich tatsächlich auch in Gesprächen mitbekommen, dass es da gezielt darum ging, Leute mundtot zu machen, also Mieterinnen mundtot zu machen in dem Haus. Das ist vielleicht nochmal ein schöner Kontrast zu dem Thema, was wir eben vor der Musik gehört haben, also das kulturelle Interesse der Eigentümer. Ja, vielleicht nochmal eine Frage an Heiner. Jetzt gibt es ja diese Kulturetage im Forumgebäude. Wie kam es zu der eigentlich? Ja, wir können uns auch kollektiv darüber unterhalten. Also soweit ich da informiert bin, kam auf jeden Fall, wann war das? Ende 2009? War das 2009? Nee, das war eher. War eher. Auf jeden Fall, als dann klar war, dass Alfred Knotke das Gebäude gekauft haben, gab es eben die Diskussion, was passiert mit den Künstlern im Erdgeschoss. Es war ja so, dass neben der Blinzelbar, hinter der Blinzelbar, die Reihenfolge spielt jetzt keine Rolle, sich ganz viele angesiedelt haben und letztendlich war es dann so, dass das ganze komplette Erdgeschoss war belegt mit Ateliers, verschiedenen Räumen, wo künstlerisch oder auch kunsthandwerklich oder auch grafisch oder sonst gearbeitet wurde. Naja, und Architekten waren dabei und dann ist Kunstner eingezogen, die ja dann die Räume angemietet haben, die hier an der Ecke waren, wenn ihr euch daran erinnert. Kultwerk West. Und Kultwerk West, die dann auch 2006, ja auch zuerst glaube ich, dann in dem Winkel zum Frappant eigentlich ihre Räume anmieteten. Wir hatten eigentlich dadurch eine starke Grundlage geschaffen, zu sagen, also in diesem Haus bei Umbauten, Veränderungen, ob nicht die Künstler in irgendeiner Weise da unterkommen. Und Quartiersmanagement Consult hat das ja einfach auf den Weg gebracht und war der Meinung, dass das irgendwie möglich sein müsste. Und dadurch kam es zustande, dass dann ein Betrag, wie gesagt, diese 900.000 Euro oder was, zur Verfügung gestellt werden sollten, um uns irgendwie im Haus zu erhalten. Und dann ging es natürlich los. Welcher Künstler, wer passt da denn rein und wie sieht das denn eigentlich architektonisch aus? Ist das überhaupt möglich? Das hat sich ja herausgestellt, dass das dann in der Folgegeschichte gar nicht der Fall war. Also ich weiß, dass das für uns nicht in Betracht kam, weil bei uns eben auch Konzerte stattfanden und es einfach zu laut für die anderen umliegenden Atelierräume waren. Und insofern war für uns also von vornherein eigentlich gar kein Platz vorhanden. Also das einmal zu dieser Etage. Und man muss das vielleicht auch noch so ein bisschen aus der Distanz jetzt so zeitlich. Damals wurde angekündigt, dass die Räume, der Quadratmeterpreis so zwischen 5 bis 7,50 ist. Das hat sich dann allerdings so in den Gesprächen immer so angedeutet, ja, es kann auch mehr sein und man weiß es nicht so genau. Okay, die Räume waren im ersten Stock auf jeden Fall dafür für Veranstaltungen eigentlich höchst ungeeignet, ist kein Kontakt mehr nach außen. Judith hatte ja schon drüber gesprochen, keine Musik möglich. Ja, Maler wollen wir eigentlich auch nicht, das riecht dann und nebendran sind Arztpraxen, das ist vielleicht ein bisschen ein Problem. Okay, das war auf jeden Fall klar, dass für diejenigen, die da in irgendeiner Art und Weise ohne Lobby künstlerisch gearbeitet haben, im weitesten Sinn, dass für die das keine Perspektive ist. Für andere wurde die Perspektive dann eben durch den angesprochenen Subventionssumme attraktiv gemacht. Ich habe hier vorliegen eine Auflistung der Subventionen, wie sie im März 2009 uns im Sanierungsbeirat weitergereicht wurde. Da gab es ja noch den Plan, dass es Kultwerk West zusammen mit dem Pferdestall zwei Flächen übernimmt. Deren Mietsubventionen sind dann ungefähr 280.000 über 10 Jahre. Kunstnah und die jetzt entstandene Kulturetage e.V. Mietsubvention über 10 Jahre, ja, ungefähr 650.000. Investitionskostenzuschuss, Coop Kunstnah 128.000, Kultwerk 50.000, macht insgesamt 1.126.000 Euro aus und die wurden von der BSU zur Verfügung gestellt für die Errichtung der Kulturetagen. Ja, eine Sache, die fällt ja auf, wenn man das hört. Da fällt mir ein anderes Beispiel ein. Da gab es diesen Verein für Menschen mit Behinderung, die ja auch da vor etwa 2 Jahren ausziehen mussten. Also das macht denn schon so den Eindruck, dass da ja eigentlich Sozialeinrichtungen auch ausgetauscht, ersetzt werden, genauso wie Künstlerinnen ersetzt wurden durch neue, die dann vielleicht ein bisschen besser ins Konzept passen. Ja, das stimmt, ja. Wo du sagst. Also es gab um die Ecke, auf dem Durchgang zur Jessenstraße gab es den Raum. Mhm. Ich habe nicht gesehen, dass der jetzt irgendwo da wieder neu installiert wird. Also Welchen Raum meinst du jetzt genau? Das Forum Nord hieß es, glaube ich. Ja, ne? Forum Nord, ja. Ja. Hm. Ja. Genau, die haben auch sogar, da hatte ich das schon ein bisschen länger her mit denen mal ein Gespräch geführt, die waren tatsächlich so prekär, die haben keinen Raum mehr bekommen in der Gegend. Also ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist, aber die haben eben wegen der hohen Mietpreise da, mussten sie eben ausziehen. Das würde mich nochmal interessieren, wie ist es da eigentlich genau mit den Preisen? Was zahlen die in der Kulturetage? John, da hast du recherchiert, ne? Jetzt meinst du. Jetzt. Mhm. Ja, im Prinzip kenne ich halt auch nur das gleiche oder die gleiche Vorankündigung oder auch die Bestätigung dieser Mietpreise für die Künstler vom Mietpreis 5 bis 7,50 Euro. Warm dann aber wohl, was die Räume und Büros für Ärzte angeht, für Ärzte und andere Gewerbetreibende, hatte das Forum selber mal auf seinen eigenen Webseiten mit Mietpreisen von 50 Euro im Quadratmeter geworben auf dieser Etage. Und ja, das sind aber auch alle Auskünfte, die ich habe. Da wird nicht so fürchterlich offen mit umgegangen. Vielleicht auch noch so ein bisschen so eine Innenansicht. Also aus unserem Bekanntenkreis ist uns, haben wir die Information, dass praktisch für die Bewerbung, für die Kulturetage, es notwendig war, nachzuweisen, dass man durch seine künstlerische Arbeit seinen Lebensunterhalt verdient. Also das war dann natürlich dann klar, man muss nachweisen mit Einkommensteuererklärung, dass man da nun von leben kann. Das heißt, dass eine bestimmte Klientel auf jeden Fall schon ausgeschlossen, also bestimmter Kreis von Menschen, von künstlerisch arbeitenden Menschen ist ausgeschlossen. Das ist völlig klar, wenn diese Regelung drin ist. Wie weit das offen kommuniziert wird, weiß ich nicht. Die Kulturetage e.V. hat eine Webseite. Ich hatte mal drum gebeten und habe mir dann auch den Vereinsvertrag angeguckt. Das ist also alles öffentlich einsehbar. Ja, okay, ich will, nur dass es jetzt kein Missverständnis ist, ich will jetzt gar nicht über die Kulturetage oder über Kunstnah Negatives oder Diskriminierendes irgendwie sagen. Das ist völlig Quatsch. Ich fand nur einfach das Verfahren, wie praktisch die Neueigentümer geworben haben mit diesen der Tatsache, dass die Künstler da irgendwie unterkommen, höchst fragwürdig und verwirrend und auch nicht glaubwürdig. Naja, das ist ja vielleicht auch gerade... Noch ganz kurz ein Nachsatz. Also in der Presse wurde es dann so dargestellt, die Künstler haben wieder einen Ort. Also unsere ganze Auseinandersetzung ist eingeflossen sozusagen in die Förderung erste Etage. Dass das völlig ausgetauscht war und gar nicht der Fall, ist in keiner Weise je irgendwo offenbar geworden. Also es ist strategisch, finde ich, sehr klug alles abgelaufen. Also vielleicht für die Hörer, die auch später erst zugeschaltet haben, diese Sendung Altona Abroad, die jetzt noch bis 17 Uhr läuft, ist ein Versuch, entlang der großen Bergstraße bis zum Bahnhof zu laufen, mit Leuten zu sprechen, die sich auskennen, weil sie sowohl die Geschichte dieser Umgebung kennen, als auch eigene Erfahrungen in haben als Anwohner, als Ansässige, als sozusagen Langzeitexperten, wenn man so will, die die Entwicklung, die Umstrukturierung sehr gut beurteilen können, die oftmals gar nicht sozusagen anders konnten, als sich auch in Kämpfen zu engagieren. Genau, und wir sind jetzt immer noch im Kulturforum, eigentlich in der ersten Etage, haben gerade hin anhand der Geschichte der Blinzelbar und der Entwicklungen, die dann sozusagen durch Förderpolitik, durch ja eigentlich schon, wie man, finde ich, sagen kann, gezielte ja sozusagen Bevorteilung von bestimmten sowohl Mietern als auch in diesem Fall Künstlern mit einem ganz bestimmten Einkommen beziehungsweise einer bestimmten Art, ihr Einkommen zu generieren. Wie sozusagen diese Art von Politik dazu führt, dass sowas wie ein Bevölkerungswechsel stattfindet. Außerdem finde ich auch noch ganz interessant die Frage der Kunst, insofern als man ja weiß, dass viele künstlerische Praxen, die eben nicht marktorientiert sind und die nicht sozusagen verkaufbar sind, solche Künstler haben es immer schwer auszuweisen, dass sie von ihrer Kunst leben und dass an so einer Stelle dann aber gleichzeitig unterschieden wird zwischen, von offizieller Seite sich angemaßt wird, zu unterscheiden zwischen Künstlern und Nicht-Künstlern, also solchen, die man fördert und die man da gerne haben will, und solchen, die zwar da immer schon waren, die immer schon Kunst gemacht haben, die man dann da irgendwie nicht gebrauchen kann, weil sie unter Umständen genau auch mit den Verhältnissen so umgeht, dass es ja nicht ganz so liebsam ist. Vielleicht aber als Übergang zur nächsten, ja sehr großen dem großen Standort verpannt. Erstmal noch kurz Musik. Übrigens, um das hier auch noch unterzubringen, die Musik ist, habe ich zusammengestellt. Dabei habe ich aber große Hilfe gehabt, nämlich Michel Chevaliers Musikarchiv zur Verfügung. Wir haben immer mal wieder gehört Einspielungen von einem Konzert, was in El Bruschito stattgefunden hat, also einer kleinen Gaststätte am Lornsenplatz. Das war ein Live-Konzert am 7.7. diesen Jahres, hat es da stattgefunden mit Jörg Hochapfel und John Hughes. Und den nächsten Song brauche ich, glaube ich, gar nicht ankündigen. Der Interpret ist relativ bekannt. It seems so long ago, Nancy was alone, looking at the late, late show through a semi-precious stone. In the house of honesty, her father was on trial. In the house of mystery, there was no one at all. There was no one at all. It seems so long ago, none of us were strong. Nancy wore green stockings and she slept with everyone. She never said she'd wait for us, although she was alone. I think she fell in love for us in 1961, in 1961. It seems so long ago, Nancy was alone, a 45 beside her head, an open telephone. told her she was free, but none of us would meet her in the house of mystery, the house of mystery. And now you look around you, see her everywhere. Many use her body, many comb her hair, and in the hollow of the night, when you are cold and numb, you hear her talking freely. Then she's happy that you've come, she's happy that you've come. Right. Yeah. Ah. Ja, wir gehen jetzt vom Forum ein Stück weiter die große Bergstraße runter Richtung Altonaer Bahnhof. Dort klafft jetzt auf der linken Seite eine riesige Baugrube. Hier soll IKEA gebaut werden. Hier stand einmal das Frappant. Das Frappant wurde im letzten halben Jahr abgerissen oder abgetragen, könnte man auch sagen. Und Judith, ihr seid im Jahr 2009 mit der Blinzelbar vom Forum ins Frappant umgezogen. Erzähl doch mal, warum seid ihr umgezogen und was passierte dann? Also wir haben zum 31. März 2009 die Kündigung bekommen. Und dann durch den Umstand, dass wir ein halbes Jahr vorher mal für die Linke eine Unterstützung, also unseren Raum geöffnet haben, dass die nämlich ihre Treffen für die kommende Wahl, da gab es keinen Raum, wurde denen zur Verfügung gestellt. Ich bin kein Mitglied der Linken gewesen, gar nichts. Ich fand es nur eigentlich ungehörig, dass man denen nicht zur Verfügung gestellt hat. Durch diesen Umstand hatten wir Kontakte dann zu anderen Abgeordneten, die dann so freundlich waren, nachdem wir alle die Kündigung hatten im Forum, uns behilflich zu sein, im Frappant unterzukommen. Dass es zu einem Treffen kam, mit der Verwaltungsfirma von Immotrading, die dann auch wirklich anreisten. Es wurden Gespräche geführt mit Warmke Rose, mit dem Bezirksamtsleiter, sodass wir dann zu einem Mietpreis von 3,60 pro Quadratmeter im April diesen Umzug tätigen konnten. Dann haben wir Nachfolge, also in diesem halben Jahr haben wir also alle Monate eigentlich einen Zusatzvertrag gemacht, weil wir immer mehr Räume brauchten, weil immer mehr Künstler dazu kamen, schließlich auch die Scam-Leute und hatten dann ja schließlich bis zum 7. Stock, 9. Stock unten eigentlich alles angemietet und haben eigentlich doch erheblich viel Gelder bezahlt, um das überhaupt hinzukriegen. Ich habe dann einen Antrag gestellt auf Förderungsgelder, damit man also ein paar Ausstattungskosten überhaupt tragen kann. Die wurden uns auch von der Bezirksversammlung bewilligt, muss man sagen, für diesen kurzen Zeitraum der Zwischennutzung. Für mich war derzeit noch nicht so, also dass wir wussten, dass IKEA das übernimmt. Das ist mir eigentlich erst seit 2008 eigentlich deutlich geworden. Oder 2009. Also 2005 seit 2005 gibt's die Blinzelbar. Im Herbst 2005 haben wir eine Künstlergruppe entwickelt, die eigentlich für den Erhalt des Frappant-Gebäudes gearbeitet hat. Und viele Ausstellungen, also Gespräche, Werkstattgespräche im Gebäude, Inszenierungen, Installationen, Konzerte, eigentlich immer mit der Idee, im Stadtteil dieses Gebäude zu erhalten, um da ein Kulturzentrum mit Anwohnern, mit allen anderen Möglichkeiten zu schaffen. Wir haben dabei sehr viel Erfolg gehabt, also einen Rückhalt von Architekten, die sich einbrachten, von anderen Städten, von ganz vielen Leuten, die interessiert waren, wie wir das also hinbekommen könnten, das tatsächlich zu erhalten. Deswegen war meine Überraschung eigentlich doch sehr groß, dass so eine Spaltung entstand im Verein, im Frappant-Verein, zu sagen, wir wollen aber vor allen Dingen Raum haben und nicht IKEA verhindern. Und dann kam es eben zu der Kein-IKEA-Initiative, die das besonders dann hervorgehoben hat und nicht nur für das Gebäude, für die Künstler eintrat, sondern ja auch für den ganzen Bezirk. Also da würde das dann weitergehen. Und auf der anderen Seite dann Olaf ist da, der jetzt im Vorstand des Frappant e.V. ja, tätig ist, die dann in der Folge durch die Möglichkeiten unserer Auseinandersetzung Kulturbehörde mit diesen ganzen vielen Trägern und auch IKEA es verwirklicht wurde, dass die Kaserne dann ein Ort wurde, wo dann die Künstler einen neuen Ort bekamen. Also da entstand dann eigentlich eine Trennung innerhalb des Hauses. Und das wäre vielleicht noch interessant zu hören, wie du diese Dinge siehst aus der Zeit. Ja, dann schalte ich mich mal kurz ein. Also meine persönliche Sicht über diese Spaltung, die Judith da angedeutet hat, ist die, dass wir nicht primär politisch dort tätig waren. Die Motivation des gesamten Vereins war eigentlich, günstigen Arbeitsraum zu haben, um neben dem reinen Gelderwerb noch freie künstlerische Projekte verwirklichen zu können. Und so hat sich dann auch der Verein zusammengesetzt im Laufe der Zeit. Die Leute waren einfach motiviert, einen Raum zu bekommen, der bezahlbar war, sprich 3,60 Euro, Judith hat schon gesagt. Und das ließ einem dann Raum. Es ließ Raum für eigene Projekte. Wir haben dann auch im Frappant im siebten Stock eine riesige Galerie mit über 600 Quadratmetern aufgebaut und betrieben. Und als es dann natürlich mit der geplanten IKEA-Ansiedlung immer schärfer wurde, wurde uns natürlich auch klar, dass wir hier ein Problem haben, Teil eines Problems sind und uns positionieren müssen. Vielleicht kannst du das ja doch noch mal ein bisschen konkretisieren. Also wir haben jetzt eben die Geschichte von Judith gehört, die natürlich sehr stark auch mit der Blinzelbar verbunden ist und mit einem längerfristigen Engagement und einer Kenntnis im Forum zunächst, dann eben mehr oder weniger zwangsläufig im Frappant dort angesiedelt. Du hast damals diesen Frappant e.V. mitgegründet, habe ich das richtig verstanden? Ja, dadurch, dass ich herstellen konnte, dass die Künstler überhaupt einen neuen Ort im Frappant bekamen, hatte ich so eine Position inne, dass die dachten, ich bin dann auch eine gute erste Vorsitzende. Also auch durch die vielen Pressegeschichten, die dadurch entstanden sind, durch die Hochsitze, die ja auch aufforderten, die Menschen, die dort wohnen, dazu Stellung zu nehmen, was passiert hier eigentlich, wie wollen wir das Gebäude nutzen. Ne? All diese Dinge sind ja dadurch eigentlich so ein bisschen hergestellt und dadurch hatte ich dann diese Rolle. Genau, vielleicht Olaf, könntest du auch nochmal aus deiner Perspektive erläutern, wie das war? Also an welcher Stelle sozusagen bist du dort angekommen? Was hast du da vorgefunden? Es ist ja eine andere auch sozusagen Perspektive und auch ein anderer Zeitpunkt, zu dem du, nehme ich an, dort aktiv warst. Ich weiß es nicht, deswegen frage ich also nach. Also im April ist ja Judith mit 50 anderen, ich weiß nicht exakt. Ja, 50 Leute waren wir da. Aus dem Forum rübergezogen und ich kam dann im Mai dazu in den Verein, weil noch Räume frei waren, ich dort Leute kannte und habe mich dann dort eingemietet. Also so war eigentlich das. Und habe dann vorgefunden, habe ich eben diese Gruppe, die es gab, quasi aus dem ehemaligen Forum, die sich alle kannten und schon Projekte gemeinsam gemacht hatten. Und es kamen dann natürlich immer schubweise noch Leute dazu, die eben auf der Suche nach günstigen Raum waren. Also der zeitgleich auch der Scum e.V., der von der Reeperbahn zu uns umgezogen ist. Ja, vielleicht noch ein bisschen, wenn wir schon ins Konkrete jetzt so gehen, sind nicht alle vom Forum umgezogen. Also manche fanden die Perspektive im Frappant nicht so attraktiv und haben sich dann um andere Räume gekümmert. Es sind also in dem Zusammenhang, glaube ich, zwei Kunsträume entstanden, soweit ich weiß, in Altona, so im Bereich, wie heißt die Straße da? Über der Stresemannstraße und eine in der Beringstraße, 2025, glaube ich, ist neu entstanden. Und noch ein anderer Raum, die jetzt auch weitermachen als Künstlerhäuser, die sind auch gefördert worden. Also zumindest der Ausbau ist gefördert worden. Vielleicht nochmal, um das Ganze so auch von der Reihenfolge in Zusammenhang zu bringen. Wir hatten vorher darüber gesprochen, dass im Forumgebäude es eine Zusammenarbeit gab mit dem Quartiersmanagement. Quartiersmanagement war organisiert von Consult. Consult war finanziert vom Verein Vitalisierung Große Bergstraße. Darüber sind Gelder geflossen. Das Quartiersmanagement hat 1 Euro Leute beschäftigt, die da praktisch zu tun hatten, eigentlich ziemlich viel zu tun hatten für 1 Euro, die sie da bekommen. Und da gab es dann praktisch so eine Charmoffensive von Consult für die dort ansässigen Künstler. Und die sah am Anfang ganz attraktiv aus. Es wurde also angeboten, ja, wir machen die Veranstaltung. Und dabei ist eben auch der Begriff Kulturforum entstanden, den Rahel vorher ansprach, für die Erdgeschossetage unter Einbeziehung dann später von Kulturwerk West und Kunstnah. Als es dann zu Ende ging und absehbar war, dass für die Künstler auf dem Erdgeschoss, ausgenommen Kunstnah, Kulturwerk West, der Umzug in die erste Etage keine Perspektive ist, war die Zusammenarbeit beendet, also spätestens dann. Vorher ist sie schon schwierig geworden, aber da war sie dann auf jeden Fall definitiv beendet. Das heißt, wir mussten uns praktisch wie neu auf dem Markt, auf dem Immobilienmarkt umsehen, und nebendran stand das leere Gebäude und ist ja naheliegend, ja gut, dann gucken wir mal, wie kommen wir da rein. Und die Perspektive hat ja Judith gerade, oder wie das abgelaufen ist, hat Judith ja gerade beschrieben. Und so hat sich das dann eben auch entwickelt. Wenn man kann das ja auch nachgucken auf der Frappant, auf der ehemaligen Frappant-Webseite, also ich weiß nicht, welche genaue Webadresse die hat, aber sie ist noch einsehbar, kann man auch von dem ersten Selbstverständnistext entnehmen, dass es da sehr wohl eine Haltung zu den Entwicklungen, wie sie absehbar waren, zu dem damaligen Zeitpunkt nachzulesen ist. Diese Haltung hat sich aber dann mit der Zeit so nivelliert. Klar, es sind viele Leute reingekommen und wir sprechen jetzt über einen Zeitraum von einem guten halben Jahr, wo sogar zweimal, dreimal so viele Leute dazu, letztendlich dann im Frappant-Gebäude waren, wie am Anfang darüber gezogen sind. Da gab es natürlich auch innerhalb der Frappant-Künstler, sage ich jetzt mal ganz einfach, Diskurse, die auf unterschiedlichen Kanälen, da können wir ja später nochmal eingehen, abliefen. Ja, ich fasse nochmal kurz zusammen. Also dieses Jahr 2009 war ja sehr entscheidend. Im Juni, glaube ich, ist bekannt geworden, dass IKEA sich dort ansiedeln möchte, dass IKEA das Gebäude gekauft hat. Dadurch hat sich ja die Situation völlig verändert. Es wurden dann verschiedene, sag ich mal, Akteursgruppen im und um das Frappant aktiv. Also da gab es dann eben einmal den Frappant e.V., wie eben beschrieben, der erstmal nur den Sinn und Zweck hatte, Räume, Ateliers an die Künstler zu vermieten. Dann hat sich die Initiative Kann IKEA in Altona gebildet. Und das ganze Thema des Verbleibs im Frappant wurde politisiert dadurch, dass eben die Räume bedroht wurden und letztendlich der Vertrag Ende November 2009 auslief, sodass auch innerhalb der Künstler einige Leute politisiert wurden, dadurch, dass eben die ihre Ateliers bedroht waren. Und die Initiative hat sich auch im Sommer 2009 gegründet, hat dann ein Bürgerbegehren gegen IKEA gestartet. Und John, vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie war denn das am Anfang? Wie ging das überhaupt los mit der Initiative? Warum, wieso, weshalb? Gut, dann fange ich damit an. Ich dachte eigentlich, Heiner wollte dazu noch kurz was erzählen, aber dann mache ich das. Also ich bin da eigentlich per Zufall drauf gestoßen, dass Menschen in den Unterräumen Frappant, also in ehemaligen Karstadträumen, Informationsveranstaltungen gemacht haben, soweit ich das mitgekriegt habe, war ich dann tatsächlich auch auf einer der ersten mit dabei. Mein Anlass war eigentlich, dass ich einen billigen Atelierraum gesucht habe. Also das, was Olaf geschildert hat, irgendwie so, ich glaube, das geht hier auch noch mindestens einer Person im Studio so. Und war doch sehr verwundert, was da eigentlich passiert, was da für Menschen zusammensitzen und was das eigentlich so wirklich geht. Genau, es war mein erster Kontakt damit. Also es war halt tatsächlich schon auf dem zweiten größeren Plenum, also beide Pläne oder Versammlungen wurden halt von recht vielen Leuten besucht, die alles Anwohner und Anwohnerinnen, die alle sehr interessiert waren, mit, was da eigentlich geschehen soll. Genau, dazu gab es Vorträge und auf dem zweiten Treffen wurde sich relativ schnell dazu entschlossen, dass man da ja handeln müsse. Also es ging da halt auch schon tatsächlich um die Ansiedlung von IKEA. Das war relativ klar, dass das angesiedelt werden soll, dass das gesamte Gebäude abgerissen werden soll, die Künstler rausgeschmissen und dass wir alle dazu, die wir da wohnen, nichts dazu zu sagen hätten. Und ja, Lena? Ich würde dazu gerne noch mal eine Rückfrage stellen, und zwar an Florian, der ja auch hier ist. Vielleicht kann Florian, der ja da war damals bei diesem ersten Treffen, bei diesem Initiationstreffen in der Blinzelbar 2, die Veranstaltung, die mal Ausgangspunkt von Kein IKEA in Altona war, vielleicht mal so einen Erfahrungsbericht geben. Erfahrungsbericht. Erstmal, glaube ich, waren wir alle sehr positiv überrascht, also von denen, die dazu eingeladen hatten, wie viele Leute da waren und das auch von Anfang an ziemlich klar, also eine ziemlich entschlossene Stimmung da war, würde ich sagen, dass man auf jeden Fall versuchen muss, das Ding zu verhindern. Auch wenn, glaube ich, allen klar war, dass es nicht leicht sein wird, weil IKEA natürlich irgendwie starke Interessen hat und irgendwie sehr viele Möglichkeiten, die durchzusetzen. Und aber auch, weil IKEA nicht so ein Projekt ist, was bei so vielen Leuten erstmal auf so viel Ablehnung stößt, weil alle mit IKEA günstige Möbel verbinden, aber nicht Gentrifizierung. Und ja, aber es war halt so, wir haben was dazu erzählt, zu den Plänen, die es gibt. Dann haben sich eigentlich auch auf dem Treffen schon erste AGs gebildet, wo es zum einen um diese Idee des Bürgerbegehrens ging, dann aber auch darum, erstmal überhaupt im Stadtteil Öffentlichkeit zu schaffen, die Leute darüber zu informieren, was da geplant ist und mit was für Konsequenzen das verbunden sein wird. Und ja, soweit erstmal. Und wie kam es überhaupt dazu, dass ihr euch da getroffen habt? Also mir und einigen anderen Leuten, als wir davon gehört haben, dass der IKEA rein soll, war halt irgendwie klar, was das bedeutet fürs Viertel, dass nämlich genau das passiert, was in anderen Vierteln auch schon passiert, schon seit längerem, nämlich dass halt irgendwie Altona Altstadt, was bis jetzt so ein weißer Fleck auf der Karte der Gentrifizierung in Hamburg war, dass das das nächste ist, was gentrifiziert wird und dass da IKEA ein unglaublicher, halt so ein unglaublicher Anziehungspunkt wird, wo drumherum sich dann sehr viel verändern wird im Viertel. Und deshalb haben wir gesagt, okay, eigentlich ist es schon ziemlich spät, eigentlich die Pläne waren schon, geisterten schon Monate vorher durch die Medien, aber jetzt ist eigentlich der Punkt, jetzt müssen wir spätestens aktiv werden, weil da schon die Kaufpläne sich sehr doll konkretisiert hatten. Also da war es, es war, soweit ich weiß, noch nicht verkauft, aber es war kurz davor. Und es war halt klar, wenn, dann müssen wir jetzt irgendwie handeln und viele Leute mobilisieren. Also ich meine, dem ging voraus, es gab eine Informationsveranstaltung im Rathaus, wo sehr viele Leute waren, wo wir dann überhaupt erstmal in Kenntnis gesetzt wurden, was uns da erwartet. Und ich möchte hier nochmal an Armin Trott erinnern, der dann ja mit beteiligt war, dieses Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen, neben Robert Krause und dir, Anna. Und das hat sich dadurch eigentlich hergestellt. Also diese Diskussion, die im Rathaus stattfand und uns so empört hatte, hat dann dazu geführt, sich mal Gedanken zu machen, mein Gott, hier kommt jetzt wirklich IKEA rein. Und das hat dann zu diesen Vorläufern und zu dieser Einladung geführt, dass dann so viele Leute kamen. Und Armin sich dann bereit erklärt hat, sich daran zu beteiligen. Also das war ja auch nicht so einfach, dann ganz schnell zu sagen, hier muss ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht werden. Mit wem eigentlich und wie sieht sowas denn eigentlich aus? Und dann habt ihr ganz toll also das noch weiter ausgeführt und das dann als neue Gruppe sozusagen politisch auf den Weg gebracht, was da so begonnen hatte. Also so ist meine Kenntnis der Dinge und bitte vielleicht du nochmal. Ja, ich wollte aber noch kurz einwerfen, also so, das entsteht halt gerade so ein Bild, dass, dass die Anwohnerin in die, oder der Zweck dieser Anwohnerin in die Initiierung eines Bürgerbegehrens war, das war nicht so. Also es war eine halt und tatsächlich auch formal die kleinste Maßnahme oder der kleinste Bestandteil der politischen Arbeit. Was so grundsätzlich noch zu arbeiten mit Bürgerbegehren zu sagen ist, dass dazu vielleicht nochmal später. Also die Hauptarbeit der INI war tatsächlich die politische und weniger die Arbeit halt so mit bürgerlichen Entscheidungsinstrumenten. Vielleicht kann da noch jemand von euch was zu sagen. Da möchte ich. Also ich kann dazu sagen, dass die Anwohnerinitiative eben, wie gesagt, sich aus Anwohnerinnen zusammengesetzt hat, die dort gewohnt haben und eben auch schon Kontakt zum Verpand hatten, weil das Verpand ja eben ein offener Kulturstandort war, bei dem einfach viele Partys stattgefunden haben, Diskussionen stattgefunden haben. Sprich, es gab einen regen Austausch in der Straße, im Viertel, von Seiten der Verpand raus in die Straße. Und deswegen hat man eben einfach als Anwohner gewusst, was da passiert und wie schön das ist und was für eine Chance das sein kann, dort diesen Kulturstandort oder aufzumachen und zu erhalten. Und deswegen hat sich sehr schnell eben die Anwohnerin INI gegründet, die eben immer schon den ganzen Blick des Viertels, das ganze Viertel im Blick hatte und eben aufgrund des Sanierungsgebietes, aufgrund von Planungsempfehlungen sich irgendwie auch im Groben darüber klar war, was dort gewollt ist an Entwicklung und das irgendwie dann dadurch, dass wirklich feststand, okay, IKEA ist jetzt der neue gewollte Investor auch von den Bezirkspolitikern, Jetzt geht es darum, dass wir uns um unser Viertel kümmern müssen und eben genau das Bürgerbegehren, das wir dann auf den Weg gebracht haben, war immer nur ein Teil der Handlungsmöglichkeiten, um zu gucken, okay, darüber auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen und überhaupt Informationen nach außen zu bringen, weil, also meine Wahrnehmung im Rückblick ist nach wie vor, wenn es dieses Bürgerbegehren nicht gegeben hätte, wären ganz viele Leute nicht informiert geworden, dass dort überhaupt irgendwas passiert ist. Also dadurch, dass wir die Chance, also wir haben dadurch die Chance nutzen können, viel Pressearbeit eben zu machen, weil es ein sehr spannendes Bürgerbegehren war, wo man dann auch merkte, Mensch, da passiert ja wirklich irgendwas ganz Absurdes in dieser Straße. Aber gleichzeitig hat die Anwohnerin eben auch ganz viele andere Sachen gemacht, nämlich ist in die Straßen gegangen, hat mit Leuten gesprochen, hat ein Frühstück gemacht oder Frühstücke gemacht für, hat Stadtteilversammlungen und Stadtteilspaziergänge gemacht, um eben die Bewohner des Viertels darüber aufzuklären, was das bedeuten könnte. Aber gleichzeitig würde ich sagen, hat dieses Bürgerbegehren stand bei der Initiative einfach zwangsweise schon ganz schön im Vordergrund, weil das dann natürlich war eigentlich der Plan, dass es ein Teil von vielen ist und wir auch ganz viele andere Sachen machen, wie zu Ikea gehen und da irgendwie eine Party machen oder so, also die stören, all so eine Geschichten. Haben wir nie gemacht, aber das haben irgendwelche Leute, haben das dann gemacht und auf jeden Fall, trotzdem würde ich halt sagen, sobald wir uns erstmal dafür entschieden hatten, das Bürgerbegehren zu machen, war das halt zwangsweise was unglaublich viel Ressourcen gefressen hat. Also im positiven Sinne, in dem Sinne, was du meintest, dass wir auch darüber ganz viele Anwohnerinnen und Anwohner informiert haben und ins Gespräch gekommen sind. Und im negativen Sinne, in dem wir halt auch dazu verpflichtet waren, ständig uns irgendwo an die Straße zu stellen und Unterschriften zu sammeln. Und das einfach sehr viel Zeit und Energie für viele Leute gekostet hat. Und in dem Zusammenhang finde ich es auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, weil das nach wie vor immer noch so ein bisschen rumgeistert in politischen Szenen oder auch nicht. Also die Anwohnerinitiative Kein IKEA in Altona war nicht von den Künstlern aus dem Frappant. Es waren wirklich Anwohner, die sich im Frappant getroffen haben und auch mit Künstlern zusammen natürlich gearbeitet haben, sofern das von Künstlern gewollt gewesen ist. Aber es waren nicht die Künstler. Also es geistert immer noch so ein bisschen rum, als wäre das Frappant dasselbe gewesen wie die Anwohner-Ini. Das war einfach nicht so. Die Anwohner-Ini, die hat sich ganz eigenständig gebildet. Man muss aber sagen, wir haben die Ausstellung gemacht mit Architekturstudenten, die ein Modell versucht haben zu zeigen, was ist sonst möglich. Alles, was dem vorausging, war, dieses Gebäude zu erhalten. Also was wir an Aktivitäten von uns aus so in die Welt gebracht haben, also mit Lehre Serie und was weiß ich alles. Also, und es war in unserem Sinne ja, dass es eine solche Initiative gab, eigenständig daneben. Das wäre nicht gut gewesen, man hätte das gleich verwendet. Also von euch, von der Blinzelbar, muss man dazu sagen. Also, gut, also da tat sich dann langsam nur eine kleine Spaltung. Die Trennung im Hause gewesen, die dann eine Seite das politisch verfolgt hat, aber vielleicht ganz... Ja, ich denke, bevor jetzt zu sehr in die Details, die inneren, die wir auch immer noch wieder nahe ansprechen können, vielleicht nochmal so den politischen und auch medialen Umraum, der damals praktisch geherrscht hat in Beziehung auf diese Auseinandersetzung, von der wir gerade sprechen. Also wir sind jetzt gerade im Sommer 2009 und da ist es manifest geworden, da ist es also richtig entschieden geworden, dass IKEA da bauen will. Gehen wir ein bisschen zurück. Im März 2009, ich glaube im März oder Februar, war es so, dass Christa Götzsch Herrn Warmke-Rose innigstlicht beglückwünscht hat für die Tatsache, dass IKEA da nun bauen will. Also das einmal so die Bezirkspolitik-Ebene, also die CDU mit ihrem damals grünen Pudel GRL hat also sich dafür engagiert, dass IKEA dahin kommt. Die SPD hat sich ebenfalls engagiert. Es gab dann einen größeren Teil der Linken in Altona, die dafür nicht war. Das ist also das politische Umfeld und dann das mediale Umfeld. Es ist vielleicht einigen bekannt, Herr Chesney, der große mediale Star der CDU in Altona, ist liiert mit Frau Antje Schuller, die das Wochenblatt rausbringt. Das Wochenblatt ist natürlich eine Zeitung, die in jeden Haushalt kommt und auf der intensivst geworben wurde für die Ansiedlung von IKEA. Das so einfach so eine mediale Geschichte. Dann wurde zwischendrin auch noch von Herrn Mark Glasen der Vorschlag gemacht, ja, dieser Park, dieser kleine Park, der da in der Altonaer Poststraße gegenüber dem Postamt ist, der könnte als Parkplatz umgemodelt werden, damit irgendwie dieses ganze Verkehrsproblem kein so großes ist und so weiter. Also so auf dieser Ebene wurde damals diskutiert von den lokalen Bezirkspolitikern und argumentiert und initiiert. So war praktisch so die Einstellung, die, wenn wir jetzt mal den Blick weiter rausnehmen, aus Altona Altstadt, aus dem relativ kleinen Bezirk innerhalb von Altona, relativ kleinen Quartier, war praktisch so die Meinungsbildung da schon eine in gewisser Weise vorbereitete in Altona. Ja, ich würde noch mal kurz auf die Kanikea in Altona-Initiative zurückkommen und auf das Bürgerbegehren. Anna, du hattest ja schon angedeutet, dass das ein sehr hilfreiches Mittel war, um das ganze Thema in die Medien zu bringen, anhand dieses Bürgerbegehrens. Und es gab dann ja ein zweites Bürgerbegehren, das sogenannte Pro-IKEA-Bürgerbegehren, das von einer Lobbyorganisation, dem ECA, gestartet wurde. Und ich würde noch mal die Frage an John richten. Warum ist für dich Bürgerbegehren nicht unbedingt das geeignete Mittel, um die politischen Ziele zu erreichen? Warum sind andere Dinge auch wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger, als ein Bürgerbegehren zu starten? Also ich glaube, generell würde ich das nicht unbedingt beantworten wollen, aber so in unserem Fall, glaube ich, so aus meiner Erfahrung, also es war das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema überhaupt beschäftigt habe. Ich glaube, wir sind auch tatsächlich alle relativ naiv daran gegangen. Zumindest so was die Arbeitserwartung daran auch angeht. Ich glaube, wir sind alle davon ausgegangen, es geht mit relativ wenig Arbeit ab. Zu diesem Bürgerbegehren, also so das, was vorhin auch schon erwähnt wurde, so der Vorteil mit Unterschriftensammlungen auf der Straße ist natürlich, dass man Anlass hat, die Leute anzusprechen, mit ihnen zu diskutieren. Das hat auch im Allgemeinen ziemlich gut geklappt und ich glaube, das ist tatsächlich der positive Aspekt, den ich da drin sehe, also die direkte Mobilisierung von Menschen. Die Auseinandersetzung halte ich für ziemlich wichtig. Also hat auch bei Folgeveranstaltungen, die wir gemacht haben, tatsächlich relativ gute Ergebnisse daraus gebracht. Also zum Arbeitsaufwand mit Bürgerbegehren, also der Ansatz, das ist zweistufig, beziehungsweise in unserem Fall war es zweistufig. Es ging halt erstmal um die Verhinderung des der Genehmigung des Bebauungsplans oder Vorbescheides, das mit einer relativ geringen Anzahl an Unterschriften zu erreichen war. Das haben wir auch geschafft. Bis dahin wäre das relativ strategisches Vorgehen gewesen, um sich einfach mehr Zeit zu verschaffen, um politisch zu arbeiten und Berichte in die Medien zu bekommen. Das, was dann darauf folgte, also das ist tatsächlich der Versuch, einen Bürgerentscheid oder genügend Unterschriften für einen Bürgerentscheid zu sammeln, war extrem anstrengend und es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es die rechtliche Chance, damit auch tatsächlich das zu erreichen oder, wie soll ich das ausdrücken, das hilft mir. Ich wollte gerade sagen, lass mich da mal reingehen kurz. Also eben das Positive an diesem Bürgerbegehren war, man konnte ins Gespräch bekommen, man hat es überhaupt geschafft, dieses Thema als ein Thema in der Öffentlichkeit zu platzieren, weil sonst wäre das Ganze nämlich irgendwie einfach durchgewunken worden, wenn es nicht diese Art von Widerstand gegeben hätte dagegen. Der Nachteil bei diesem Bürgerbegehren war und ist es auch nach wie vor, wenn von dem herrschenden politischen System,